oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Eine iOS-App nehmen wir uns heute vor, und zwar die App Sat1, kostenloses Live-TV und Mediathek. Universal-App, gratis App, 148 MB groß, Sprache Englisch, aber natürlich auch Deutsch. Ich weiß nicht, warum hier nur Englisch steht. Versionsnummer 1.8.2 liegt vor, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 294 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2 Sternen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob da Leute vielleicht das Sat1-Programm bewertet haben. Aber die App an sich macht mir jedenfalls keine Probleme. Ich lese einmal kurz einen Teil, jedenfalls der Beschreibung, vor. Jetzt das komplette Sat1-TV-Programm in einer App, kostenlos, ohne Abo und überall verfügbar. Fernsehen egal wo und wann, kostenloser Sat1-TV-Livestream 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Mediathek und Archiv für ausgewählte Sendungen, TV-Highlights, Vorschau-Clips, Beiträge und ganze Folgen. Exklusive Bonus-Clips für ausgewählte Sendungen, 24/7 Video-News zu aktuellen Trends sowie Service- und Ratgeber. Themen mit AirPlay oder Google Chromecast TV Streaming direkt auf deinen Fernseher, mit Social Sharing deine TV-Shows posten, Facebook, Twitter etc., mit Push-Notifications keine Sendung mehr verpassen, TV-Programme, Übersicht, EPG und eine Suchfunktion. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ihr könnt das TV-Programm live gucken und ihr habt Zugriff auf die Mediathek, wo ihr nicht alle Sendungen, aber ausgewählte Sendungen halt, ja, die Folgen oder so gucken könnt. Mediathek halt. Das Ganze funktioniert einwandfrei, wunderbar. Ich persönlich nutze es wenig auf dem iPhone. Die Sat1-App auf dem Fire TV nutze ich deutlich mehr. Aber wenn man Interesse hat, das auf dem Smartphone zu nutzen, dann macht ihr damit auf jeden Fall nichts verkehrt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.